Einheit 3. Guten Tag. Sie wünschen? 1. Sprechen Sie nach, bitte. A. Kaffee oder Tee? Milch oder Käse? Bananen oder Äpfel? Zitronen oder Orangen? B. Die Tomaten. Die Zwiebeln. Der Salat. Der Tomatensalat. Der Tomatensalat mit Zwiebeln. Der Schinken. Die Wurst. Die Schinkenwurst. C. Milch und Butter. Butter und Käse. Käse und Fleisch. Schokolade und Eis. Nudeln und Reis. D. Das Brot. Die Marmelade. Das Marmeladenbrot. Der Schinken. Das Schinkenbrot. Das Brötchen. Der Käse. Das Käsebrötchen. Das Eierbrötchen.